5 vor 8, jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Ute Röttger. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. In Wiesbaden sind mehrere Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt worden. Eine Frau wurde laut Polizei mit einer schweren Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei einem Einsatz im Stadtteil Mainz-Kostheim seien entsprechende Testgeräte angesprungen, teilte die Feuerwehr mit. Woher das Gas kam, ist noch unklar. US-Präsident Biden hat Zweifel an seiner Eignung für eine weitere Amtszeit nicht zerstreuen können. Ein neues Fernsehinterview hat jetzt auch eine neue Debatte angestoßen. FFH-Reporterin Tina Eck. Es grenzt schon an Arroganz oder Größenwahn, mit welcher Überzeugung Biden miserable Umfragewerte, Zweifel an seiner geistigen Verfassung und einen Exodus großer Spender vom Tisch fegt. Er allein sei fähig, Präsident zu sein und Trump zu besiegen, meint Biden. Er müsse seine geistige Fitness täglich beweisen. Nur der liebe Gott könne ihn überzeugen, aus diesem Rennen auszusteigen. Einige demokratische Senatoren wollen sich zusammentun, um ihn zum Rückzug zu überreden. Tina Eck, USA. Ungarn hat einen für Montag geplanten Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock abgesagt. Wie das Auswärtige Amt bestätigte, soll ein geplantes Treffen mit ihrem ungarischen Amtskollegen in Budapest später nachgeholt werden. Ungarns Regierungschef Orbán hatte zuvor mit einem nicht abgesprochenen Besuch bei Kremlchef Putin für Kritik auch aus Deutschland gesorgt. Nach dem Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft gibt es von unserem hessischen Nationalspieler Robin Koch eine gute Nachricht. Der Abwehrchef der Eintracht bleibt in Frankfurt. Nach FFH-Informationen ist in seinem Vertrag die Ausstiegsklausel abgelaufen. FFH-Reporterin Sonja Pahl. In den letzten Tagen hatte es Spekulationen gegeben, Koch könne die Eintracht womöglich jetzt im Sommer plötzlich verlassen. Angeblich hatte der deutsche Meister Leverkusen großes Interesse. Für die Eintracht wäre das ein harter Schlag gewesen. Koch fährt nach dem Ausscheiden der DFB-Elf jetzt erstmal in den Urlaub. Beim Eintracht-Trainingsauftakt in der nächsten Woche wird er also erstmal fehlen. Sonja Pahl, Frankfurt. Unterdessen ist in Düsseldorf das EM-Viertelfinale England gegen die Schweiz in die Verlängerung gegangen, beim Stand von 1:1 nach regulärer Spielzeit. Nach 93 Minuten steht's auch immer noch so. Ab 21 Uhr treffen in Berlin dann die Niederlande und die Türkei im zweiten Viertelfinale aufeinander. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Stefan Holler. Hallo liebe Autofahrer, nochmal die Erinnerung, die A66 Frankfurt-Wiesbaden ist aktuell voll gesperrt zwischen Wiesbaden-Nordenstadt und Wiesbaden-Erbenheim. Hier gab es einen Unfall, aktuell 2 Kilometer Stau, bitte das Gebiet umfahren. FFH, das Wetter. Heute Abend immer mal wieder ein Schauer, teilweise gibt's auch Gewitter. Temperaturen in der Nacht kühlen dann runter auf 12 bis 7 Grad. Der Sonntag bringt uns Wolken, es bleibt aber trocken bei 20 bis 23 Grad.